diese Hauptstadt für die halbe Welt. Am 3. Januar 1855 lag ein Toter am Ufer des Mississippi, unweit von New Orleans, die ausgestreckte Hand nur ein kleines Stück vom südwärts in den Golf von Mexiko strömenden Wasser entfernt. Schon von Weitem war offensichtlich, dass der Mann keines natürlichen Todes gestorben war. Sein Hemd war durchlöchert und blutgetränkt. Über ein Dutzend Mal hatte man auf ihn eingestochen. Obendrein war ihm von einem Ohr zum anderen die Kehle aufgeschlitzt worden. Das Blut trocknete in der Hitze zu einer dicken Kruste. Der Mann hieß Francisco Domingo. Er war das erste bekannte Opfer der Black Hand auf amerikanischem Boden. Erst 5 Jahre später sollte Joseph Petrosino das Licht der Welt erblicken. Der Bund hatte es fast 2 Jahrzehnte vor ihm auf den Kontinent geschafft. Anders als Domingo und die meisten seiner künftigen Widersacher war Petrosino kein Sizilianer. Er stammte aus der Provinz Salerno in Kampanien, vorne am Knöchel des Stiefels. Giuseppe Michele Pasquale Petrosino kam am 30. August 1860 in einem Dorf namens Padula zur Welt, wo auch eine berühmte Kartause steht. Sein Vater Prospero war Schneider, seine Mutter Maria Hausfrau. Giuseppe hatte einen kleinen Bruder und eine kleine Schwester, für italienische Verhältnisse eine eher kleine Familie. 2 Tragödien ereilten in Giuseppes Kindheit das bescheidene Heim des Schneiders. Die Mutter starb, woran wurde nirgends vermerkt, und Giuseppe bekam die Pocken, was damals oft ein Todesurteil war. Er überlebte, trug jedoch sein Leben lang die Narben im Gesicht. Der erste Schlag dürfte den kleinen Jungen am heftigsten getroffen haben. Petrosino sprach nie von seiner Mutter, wie er überhaupt kaum je ein Wort über Persönliches verlor, war jedoch für eine Schweigsamkeit und in sich Gekehrtheit bekannt, über deren Gründe viele sich später den Kopf zerbrachen. Seine mangelhafte Bildung und der schwierige Job waren 2 beliebte Theorien. Er lächelte nie, lautete eine gängige Beschreibung in den Zeitungsporträts, die sich in den frühen 1900ern häuften, als Petrosino landesweit bekannt wurde. Richtig war sie nicht. Petrosino konnte sehr emotional sein, fröhlich, zärtlich und auch zornerfüllt. Enge Vertraute schworen sogar, er habe sich auf Partys zu Parodien von Berühmtheiten überreden lassen. Dennoch, die Trauer um seine Mutter hinterließ gewiss eine tiefe Spur in seinem Wesen. Petrosinos Jugendjahre waren auch für Italien prägend. Durch einen von Giuseppe Garibaldi angeführten Krieg wurden die Staaten der Halbinsel, einschließlich des Königreichs beider Sizilien und des Vatikans, zum modernen Italien vereint. Doch Armut und Machtmissbrauch hielten sich hartnäckig, besonders im Süden, und 1873, Petrosino war 13, beschloss Petrosinos Vater Prospero, sein Glück in Amerika zu versuchen. Er schiffte die Familie auf einem Dampfsegler nach New York City ein. 13 ist in Süditalien ein wichtiges Alter. Es markiert den Zeitpunkt, an dem ein Junge seine Kindheit hinter sich lässt und lernt, wie die Welt funktioniert und wie man sich in ihr zu benehmen hat. Den Punkt also, an dem er zum Mann wird. Petrosino hatte inzwischen sicher schon viele Werte eines ehrbaren Italienerlebens angenommen, deren bedeutendster der Ordine della Familia war, der das Leben in den Städten Süditaliens diktierte. Eine der wichtigsten Regeln dieses Ordine besagte, dass man sich niemals selbst über die Familie, seine privaten Ziele, niemals über seine Pflichten stellen durfte. Der dauernde Überlebenskampf im rauen Mezzogiorno verlangte nun einmal, dass die Familie zusammenhielt.